Live 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik, innerhalb derer ich, obwohl gebürtiger Westfale, das Phänomen Karneval natürlich nicht ausklammern möchte. Es gibt durchaus hier und da und auch gleich zu Beginn schon relativ karnevalistische Beats, natürlich nicht durchgehend. Ich habe mal so die ein oder andere Zeitpassage innerhalb dieser Sendung heute offen gelassen. Es kann wirklich alles passieren. Wir können theoretisch beim neuen Album der amerikanischen Band Guided by Voices landen. Wir können bei blutjungen Produzenten landen, ebenso wie bei Männern, die inzwischen, Achtung, 112 Jahre alt sind, natürlich verstorben. Aber wenn man zurückrechnet, wo sie herkommen, 1902, dann sind das eben 112 Jahre. Diese 112 Jahre treffen aber nicht zu auf ein Duo, mit dem ich beginnen möchte, das ich zum ersten Mal im letzten Jahr im Sommer auf dem Open Source Festival in Düsseldorf gesehen habe. Und die Grand Brothers, von denen ich rede, kamen zu dem Zeitpunkt meines Wissens aus dem Düsseldorfer Raum. Inzwischen sind sie häufig in Berlin. Keine Ahnung, ob sie da mittlerweile auch leben. Ihre Ezra-EP habe ich mir glücklicherweise an Land ziehen können. Und die zeigt die beiden mit ihren Grand Pianos und Laptop versehen in absoluter Hochform. Aus der Ezra-EP hier zu Beginn der Titel Ezra Was Right, die Grand Brothers. Ganz kurz zwischendurch, das Magic Drum Orchestra. Eine britische Formation, die sich vor knapp 10 Jahren gegründet hat. Unter anderem um einen Mann namens Glyn Bush, den einige vielleicht noch kennen werden als Aktivist auch der Rockers Hi-Fi. Das Magic Drum Orchestra legt jetzt eine neue Mini-LP, wenn man so will, vor, die MDO Sessions 1, also Magic Drum Orchestra Sessions 1, aus der ich hier Musik spiele. Wir haben gerade gehört, die Brasil-Band Aracatuba, die in ihrer langen Laufzeit sich unter anderem in den 90ern mit Fila Brasilia mal eingelassen hat. Herausgekommen der eben gehörte Titel Josimar. Wir sind ja bei 1 Live 4. Man kann ja wirklich über alles streiten, aber meine Meinung bezüglich des gerade gehörten Titels steht, ich finde ihn unfassbar. Einer der besten, ich muss es so sagen, Drum and Bass Tracks in der Halftime gewissermaßen produziert, den ich in den letzten nicht Tagen, Wochen, sondern wirklich Monaten gehört habe. Verantwortlich dafür sind im Prinzip zwei Parteien. Zunächst die Frau, der die Stimme gehört. Sie ist eine Dänin. Spreche ich sie nun Mercedes aus oder aber Mercedes? Das sei einfach mal dahingestellt. Sie hat eine ganz interessante Biografie hinter sich, ist im Kopenhagener Hippieviertel Christiania aufgewachsen, schon als Jugendliche auf viele Konzerte gegangen und war unter anderem bei den Fugees, wie ich gelesen habe, und ist da auf die Bühne gesprungen und hat da einfach mal ein paar Zeilen mitgesungen, sich da schon die ersten Meriten erworben, dann auf Schleichwegen nach England gekommen, hat tierisch viele Telefonnummern vergessen, die eigentlich sehr wichtig waren, so Produzenten und solche Leute. Aber irgendwie hat sie es dann doch geschafft, diesen fulminanten Titel zu veröffentlichen, der heißt Full Tilt. Und ist jetzt vor wenigen Tagen als Remix erschienen worden und als genau solchen habe ich ihn gespielt von dem Drum-and-Bass-Duo Ulterior Motive. Diese beiden also zeichnen verantwortlich für Full Tilt im Remix von, ich sag nochmal, den Namen dieser Frau aus Dänemark, Mercedes, von der ich bisher offen gestanden noch nichts gehört habe. Davor habe ich gespielt einen Typen namens Gillipsy mit einem Titel aus seiner EP 2014 Online Odyssey. Auf den insgesamt 7 Tracks geht es tatsächlich um alle nur denkbaren Internetphänomene, Titel wie Love on the Desktop oder Lockout, Startup, I'm Web und so weiter und so fort. Sehr verdreht, sehr schnell, sehr verkurvt das Ganze. So wie wir das gehört haben und davor, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, haben wir die britischen Newcomer Jungle gehört, die zu den ganz heißen Tipps in diesem Jahr zählen. Ich will hier keinen übermäßigen Hype vom Zaun brechen, aber alles, was ich an Tracks bisher von diesen beiden, die live in einem großen Kollektiv auftreten, gehört habe, finde ich richtig gut, kann man vielleicht so als Future R&B bezeichnen, UK Bass geschult, aber auch mit interessanten Gitarren, die man so teilweise in den frühen 80ern verorten könnte. Jungle machen richtig gute Arrangements. Busy Earning ist der Titel, den ich gespielt habe. Ich würde gerne weitermachen mit einer Frau aus Dänemark, so platt dieser Übergang auch sein mag, von der einen Dänin zur nächsten. Hier ist ein Titel aus dem Debütalbum der Dänin Mö, das heißt No Mythologies to Follow und ist jetzt annonciert für Ende dieser Woche veröffentlicht zu werden. Mö. Saturday. from me what life doesn't offer. We steal from each other. I know you need it. With a broken ganz kurz mische ich mich hier an dieser Stelle ein. So klang das Mitte der 80er Jahre, 1986 etwa, Anna Domino. Der Teufel soll mich holen, ich komme nicht drauf. Warum? Es ist nicht das erste Mal, dass ich sie vor oder nach Mö aus Dänemark spiele. Was mich bei Mö dazu bewegt, ständig an Anna Domino zu denken. Ich lasse das auch heute mal offen. Es müssen irgendwelche tiefer liegenden musikalischen Gene, Substanzen sein, die beiden Künstlerinnen innewohnen. Ich weiß biografisch nicht allzu viel über Anna Domino. Sie ist Amerikanerin, wurde in Japan als Tochter eines Soldaten geboren, trieb sich lange in New York herum, erfolglos als Künstlerin, landete bei belgischen Plattenfirmen, unter anderem auch in den Armen von Blaine Reininger, wenn ich mich recht entsinne, von der amerikanischen Experimentalband Tuxedo Moon, deren Sänger Winston Tong im ähnlichen Zeitraum eine wunderschöne Version von Broken English gemacht hat, die mir dann auch bei der Vorbereitung dieser Sendung in den Kopf kam, sodass ich dachte, die können wir ruhig auch mal spielen. Hier ist Winston Tong mit Broken English. angel with the walking stick and Max in the elevator. How at first we didn't click and how we clicked just a minute later. The last train is long gone. Let's leave before they turn the light on and walk through the rain and walk through the night, you and me, out of their sight. I told the conductor a story. He made it easy for me. In our digital, schmidgetal days, humanity finds new ways. The last train is long gone. Let's leave before they turn the light on and walk through the rain and walk the night, you and me, out of their sight. There's potatoes and tomatoes, but no gold. The new world is tired, the new world is old. Man is an English-speaking cynic with no greater apes left to mimic. The last train is long gone. Let's leave before they turn the light on and walk through the rain and walk through the night, you and me, out of their sight. Have been hectic, but I've always been a skeptic. I've never learned, I've always tried. It's my sickness and my pride. The last train is long gone. Let's leave before they turn the light on and walk through the rain and walk through the night, you and me, out of their sight. Wir haben gerade Stanley Brinks gehört und kommen hier schon zu François and the Atlas Mountains. Voice is calling, is this real? Voice is calling, like in a dream. Cops undercover, in the summer streets. London town, is the scene. Voyage to the summer. Place where several lives coexist. Muddy waters, swimmers wonder what's beneath. After swimming, drinking slowly, cocoa water from a straw. The evening comes so slow to miss the train. Don't go home. Voyage to the summer. takes you to a place where all your friends are waiting to dig in to summertime. Summer of a heart where the time has ceased to exist. Ich würde mich unheimlich freuen, wenn ihr Lust habt, gleich nach den Infos hier auf 1Live hier noch mit an Bord zu sein. Dann würde ich gerne noch die berühmt-berüchtigten 2-3 Sätze verlieren zu Françoise and the Atlas Mountains, zu Stanley Brinks und auch zu der Band, die hier im Hintergrund läuft. Das ist die Debo Band aus den USA. Bis gleich. 1Live 4. Ja, die berühmten 2, 3, 4, 5 Sätze, die ich an dieser Stelle gerne loswerden möchte, dann geht's auch weiter. Ich finde diese Debo, ich habe eben Debo gesagt, es muss ein bisschen schnell gehen. Ich würde mich nach weiterem Nachdenken doch auf Debo Band festlegen wollen. Die Debo Band, die ich eben gespielt habe, mit Musik aus ihrem gleichnamigen Album, das bereits im letzten, möglicherweise, ich habe jetzt keine Jahreszahl gesehen, auch im vorletzten Jahr bereits erschien. Ich habe die nie aus den Augen verloren, dieses Album, mit dem ich die Band kennengelernt habe. Eine vielköpfige Band um den äthiopisch-amerikanischen Saxophonisten Danny McConnon, hoffentlich richtig ausgesprochen, die natürlich afrikanische Musik, afrikanische Beats durchschimmern lässt, aber wir konnten das hören, teilweise auch in so Cajun-Folk-artige Gefilde driftet. Eine ganz wunderbare Band, und heute, wo ich so viel Gebläse in meinem Kopf hatte, so Karneval, Tusch, Fanfaren und so, diese ganzen Geschichten, habe ich gedacht, heute fährst du nicht, heute Nacht, nicht ohne die Debo-Band wieder nach Hause. Ich darf das natürlich hier nicht liegen lassen, hier in the studio, also ich muss die schon einpacken, gut, die haben wir eben gehört. Dazu Stanley Brinks, ja, das ist so ein Weltenbummler, so ein Lebenskünstler, der eine ganze Reihe von Jahren zum Hermann Düne Kollektiv zählte, vermutlich irgendwie auch immer noch dazu zählt, aber sich eigentlich so ein bisschen abgesondert hat. Er sitzt da in Berlin, macht immer mal von Zeit zu Zeit eine Platte, besucht Freunde, spielt in Küchen, in kleinen Clubs und trifft sich gelegentlich auch mit der britischen Minimal Rock, Folk Rock Band, den Wave Pictures. Und genau mit denen hat Stanley Brinks and the Wave Pictures, so nennen sie sich im Verbund, ein wunderbares Album herausgebracht. Das heißt Gin. Und das ist zum Schießen. Das hat so diesen Humor, bei dem man gar nicht bis in die Texte durchdringen muss. Das erschließt sich schon aus der Musik. Das sind teilweise Gitarrensoli. Ihr glaubt es nicht. Man möchte den Mann fast schon neben Jimi Hendrix stellen. Also das ist natürlich jetzt kursiv gesprochen. Aber da sind schreiende, gellende, brüllende Gitarrensoli drauf, die sich aus so ganz zärtlichen Songs so urplötzlich hervorschießen. Also man kann gar nicht anders, als zu lächeln, zu grinsen, zu lachen. Und dabei ist es trotzdem, was heißt schon trotzdem? Es muss ja nicht schlecht sein, wenn Humor ins Spiel kommt. Es ist einfach ein gutes Album. Und Francois and the Atlas Mountains, das ist diese Gruppe um den Franzosen François Merry, der lange in England gelebt hat, in Bristol, viel dort mit Indie-Bands, Chemical Underground, glaube ich, so auf schottische Labels zusammengekommen ist, sich hat beeinflussen lassen und vor allen Dingen seine eigene, die französische Musik aus der englischen Warte ganz neu kennengelernt hat, der jetzt wieder in Bordeaux lebt und mit seinen Musikern, zu denen noch ein Schotte zählt, ansonsten nur Franzosen, wieder so ein federleichtes Album gemacht hat, auf dem ebenfalls Afrobeats, wie eben zu hören, nicht zu kurz kommen. Piano Ombre, so heißt das neue Album von François and the Atlas Mountains. Einige werden es vielleicht wissen, ich mag so richtig schweren, krachenden Ami Bluesrock. Er muss nur so mit einer bestimmten Verve gespielt werden. Und ich finde, es gibt in den letzten Jahren keine aufregendere Band als die Drive-By-Truckers. Was ist das für eine fantastische Gruppe? Jetzt am Freitag wurde mir das neue Album zugespielt und ich habe sofort alles links und rechts liegen lassen, es sofort in meinen Player geschoben. Und ich muss euch sagen, ich bin echt begeistert. Die Drive-By-Truckers, English Oceans heißt das Album, mit dem ich hier weitermachen möchte. 1Live4, ich erlaube mir an dieser Stelle einen meiner persönlichen Helden mit ins Spiel zu bringen. Das ist Rich Hopkins mit seiner Uralt-Band in Luminarius. Eine Aufnahme aus den frühen 90er Jahren, Stepping Stone, berühmt geworden der Song durch die Monkees. Muss mal sein. Wir sind hier bei 1Live4. Normalerweise elektronische Musik, die kommt auch noch. Heute habe ich mich hier irgendwie im Gitarrengestrüpp, zumindest was die vergangenen Minuten betrifft, so ein bisschen verlaufen. Diese Brooklyn-Band The Man, die ich eben gespielt habe, nach Rich Hopkins, die überrascht mich, die tut's mir an, denn das Vorgängeralbum, das ich im Übrigen an dieser Stelle auch schon mal gespielt habe, das war sehr schwierig und sehr sperrig. Zwar gefiel es mir, aber den Tracks fehlte allesamt so etwas wie eine Sonntagabend-Anmutung. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich so einen Titel wie mit der Pinzette aus dem Album herausgezogen habe, um ihn dann letztlich hier zu spielen. Auf dem neuen Album Tomorrow's Hits nimmt diese Band, deren Vergangenheit man durchaus mit dem Begriff Noise oder Punk umschreiben kann, die Abzweigung in Richtung knietiefe Tradition, wie wir das eben gehört haben. Und ich muss gestehen, es gefällt mir eigentlich ganz gut. Im gespielten Song Dark Walls höre ich wahlweise Creedence Clearwater Revival oder aber Dylan and the Band oder aber die gerade gehörten Camper Van Beethoven, die mit eben jenem Titel, den ich hier gerade gespielt habe, Take the Skinheads Bowling. Wann war das? So Ende der 80er, Anfang der 90er. Eigentlich einen fulminanten Indie-Hit hatten. Ich wollte das Ganze hier so ein bisschen in die karnevalistische Richtung drehen. Nicht zuletzt dann auch deshalb die Camper Van Beethoven mit den Skinheads kegeln gehen. So viel mal dazu. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt folgendermaßen vor. Wir werfen einen ganz kurzen Blick in das neue Album der amerikanischen Band Guided by Voices. Bitte nicht falsch verstehen, wenn ich sage, die sind einfach nicht tot zu kriegen, aber das ist eine wunderbare Band, die es nun ewig und drei Tage gibt und deren Sound einfach nicht alt wird. Im Grunde klingen sie wie The Who anno dazumal in brutalstmöglicher Lo-Fi-Version. Gleichzeitig aber liefern sie im Grunde mit ihren mega kurzen Tracks eigentlich die Vorlage für das, was in den letzten Jahren wieder so an neuem Garage, Psych-Rock, Ty Segall und solche Typen in Amerika um die Ecke gekommen ist. Also ich persönlich sehe Guided by Voices da irgendwie schon als so eine Art leuchtendes, wenn nicht Vorbild, so doch als eine Art leuchtenden Einfluss. Ich war vor wenigen Tagen bei der entsprechenden Plattenfirma. Wir haben so ein paar Kaffee getrunken, nachmittags ein bisschen geredet und die machten sich unheimliche Sorgen um Guided by Voices, weil dem jetzt veröffentlichten Album Motivational Jumpsuit folgt in 2 Monaten bereits das neue Album dieser Band und die wissen nun gar nicht, wie sie das promoten und auf dem Markt lancieren wollen, denn das ist natürlich sehr ungewöhnlich, in 2 Monaten 2 Alben zu veröffentlichen. Aber so sind sie eben, Guided by Voices, scheren sich um nichts und niemanden und auch den Teufel nicht. Guided by Voices. Dann gehen wir durch die Blues-Hölle des britischen Duos Gravel Tones. Sehr starker Track aus dem Album Don't Wait Down, das Ende dieser Woche meines Wissens erscheinen wird. Und dann wird es hier wieder so ein bisschen elektronischer. Mit einem Mann, ich glaube, ich sagte das schon, den wir hören werden, der, würde er noch leben, 112 Jahre alt wäre. Guided by Voices. don't know. Don't you mind? Der große amerikanische Blues-Gitarrist und Sänger Sun House fand sich gerade in der eben gespielten Nummer wieder, die Fitzroy North aus Sheffield produziert hat und die sich findet auf seiner neuen EP Flash Anson. Fitzroy North mit dem Titel In Your Face, genauso hieß er, Grinning In Your Face, so hieß er damals auch bei Sun House. 1988 in Detroit gestorben. 1968 hat er, glaube ich, diesen Song im Original veröffentlicht. Wahoo, wahoo, hey baby.

today. Go our separate ways, know that things won't change. Don't let energy waste, or use my breath to say the words of my just way. Down, out on me, I've seen the way you fall, the way you lose, and the lonely path you choose. Try to move on, cause finally it's time for me just to drop consent for you. So I'll leave it for today, I'll go a separate way. Just know that things won't change. Don't let energy waste, or use my breath to say the words of my just way. Now I don't know me, I've seen the way you fall, the way you lose, and the lonely path you choose. Im Telegram-Stil. Edison Groove hier, davor die britische Band, die Glass Animals und davor Sly One aus einem Sampler, den ich gleich noch namentlich benennen werde. wunderschöner Titel des britischen Drum and Bass Trios Ivy Lab. Nicht zum ersten Mal meines Wissens mit dem Sänger Frank Carter, Three Missing Persons, soeben erschienen. Und ich wollte einen Sampler noch nachtragen vom Titel her. Nasty Ribs and Shifting Peaks Volume 3, aus dem ich an dieser Stelle hier im Übrigen aber auch schon ein- oder zweimal Tracks gespielt habe. Gleich gibt's die Infos hier auf 1Live. Dann geht's weiter mit 1Live 4. Ich erlaube mir, einen Track aus einer Label-Compilation zu spielen. Das Label kommt aus Dresden, heißt Uncanny Valley, und wird diese Label-Compilation Various Artists entsprechend im Laufe dieses Monats, ist noch ein paar Tage hin, veröffentlichen. Gleich die Infos, dann geht's hier weiter mit 1Live 4. Live 4. Okay, bevor ich weitermache, hier zwei, drei Sätze, die üblichen. Ich bin nicht sicher, ob ich heute hier an irgendeiner Stelle das, was zu sagen war, auf Romanlänge gedehnt habe. Aber wenn ich mich hier umschaue und die Tonträger sehe, die ich noch spielen möchte, alles so schön bunt hier heute, Herrgott, ich komme damit echt nicht durch. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist doch so viel. Ich würde gerne noch so ein paar fulminante Jazz, House. Was habe ich denn noch? Ach, da habe ich eine Frau. Ich muss mich mal eben bücken. Ich habe das hier auf dem Teppich liegen. Das ist, sagt mal, wir hatten heute einen Mann. Ich bleibe jetzt einfach mal dabei, obwohl er verstorben ist. Er lebt ja irgendwie weiter in der Musik, in uns, in all den Liebhabern. Sun House. Also für mich ist er 112 Jahre alt. Aber ich habe hier noch eine Dame, eine Frau, eine Amerikanerin, die ist über 70 Jahre alt und die würde ich auch noch gerne spielen. Ihr Name ist Linda Perhex und ich sage euch was, sie klingt wie ein junges Mädchen. Das ist unfassbar. Diese Frau hat seit 44 Jahren kein Album mehr veröffentlicht. Aber bevor ich mich hier jetzt überschlage, na, haben wir die Hintergrundmusik auch schon weggequatscht. Das ist unfassbar. Ich fasse mich kurz. Letztens meldete sich ein Engländer bei mir, Joe Reddick. Der schickt mir hin und wieder so House-Tunes aus England, arbeitet da wohl nebenbei bei einer Promotion-Agentur. Wir schreiben mal so ein bisschen auch, netter Kerl. Letztens schrieb er, er würde sich gar nicht trauen, mir das zu sagen. Er würde selber auch Musik produzieren. Ob ich mal Lust hätte, mir das anzuhören. Ich sage, Joe, ist da überhaupt kein Thema her mit dem Track. Hat er dann gemacht und er firmierte, wie ich erkannte, unter dem Künstlernamen Motive. Dann schrieb ich ihm zurück, hör mal, ich kenne dich. Ich habe letztens noch im Herbst Motive gespielt. Du bist Mitglied eines Duos da oben aus der Nähe von Manchester. Das muss doch wohl so sein. Fragezeichen, schrieb ich an ihn. Jetzt antwortete er, nein, ich bin nicht Mitglied dieses Duos Motive aus dem Manchester-Raum. Ich bin ganz alleine für mich und nenne mich auch Motive. Und er fügte hinzu, was du wissen musst, wir haben hier in England mehrere Motives. Aha, dachte ich, also in Deutschland wäre sowas unmöglich. Ich habe mir letztens noch sagen lassen, selbst die kaum bekannten Bands oder unbekanntesten Bands, wenn die in Deutschland mitbekommen, da gibt es eine andere total unbekannte Band, die so heißt wie wir, dann laufen die sofort zum Anwalt und klagen. Ist mir letztens noch berichtet worden, aber ich will natürlich hier keine schmutzige Wäsche waschen, deshalb behalte ich das jetzt einfach mal für mich. Tusch, hier kommt zunächst Katie B und dann kommt Joe Reddick alias Motive. Me with desire. I like you a little bit more. asked your boss for your number. I never wondered which way you would go. You woke me up from my slumber. Now let me break your workflow. It's not over. Live hier. Ganz kurz der Zwischenstand. Wir hatten eben Joe Reddick alias Motive aus seiner On the Inside EP, der Titeltrack, hier im Hintergrund. Das ist ein ganzer Sack voller Namen. Ich nenne mal nur die wichtigsten. Das kanadische Duo Chromeo mit einer neuen 12er Come Alive, voll mit Remixen. Dieser hier stammt von dem Los Angeles Produzenten Le Youth, der mir im letzten Jahr mit einer großartigen Single namens Cool aufgefallen ist. Und die Stimme, die wir hier gerade hörten, Überraschung, die geht an Chess Bundick, besser bekannt als Toro Ü Moi. Oh. gerade gehört Nene Cherry, die am kommenden Freitag im Stadtgarten ist, in Köln. Musik hier von Pillar Point. Live 4, großartiger Synthie-Pop ist das von dem Duo Pillar Point, das ich nun schon wiederholt gespielt habe mit Musik aus dem gleichnamigen Album eben Pillar Point, das vor einer guten Woche jetzt offiziell erschienen ist. Scott Reatherman, der hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere wirklich Gute hinbekommen, unter anderem unter seinem Namen Throw Me The Statue oder That Statue, The Statue, zusammen hier mit seinem Partner Charlie Smith. Ich möchte jetzt ein Duo spielen aus Belgien. Ich weiß, es gibt immer noch Leute, die zucken so ein bisschen zusammen, wenn man was aus den Benelux-Ländern spielt, aus Ungarn, Schweiz, Österreich oder sonst was. Die hier sind mir zuletzt schon aufgefallen mit einem großartigen Album. Das war so richtig cool. Sonnenbrille, so ein bisschen Jesus and Mary Chain, hier und da auch so eine Prise Gothic der Marke Sisters of Mercy, so ein bisschen lasciv Duo Paar eben Serge Gainsbourg und Gespielin in Klammern Gespielinnen, und in diesem Dreieck bewegt sich das erneut unheimlich gutes Songwriting. Ich rede von dem belgischen Duo Too Tangled, das in wenigen Tagen sein neues Album veröffentlichen wird. Das ist einfach nur klasse. Stay Restless heißt es. Hier ist ein Song daraus. Da geht's um traurige Clowns am Sonntag. Also wenn du, wenn ihr euch als Clowns fühlt und ihr möchtet morgen aber mal so richtig und seid jetzt noch nicht in Stimmung, seid traurig, bitte denkt daran, ihr seid nicht die einzigen traurigen Clowns in dieser Nacht, aber es sind ja noch einige Stunden zu gehen und morgen scheint dann wieder die Sonne oder es regnet oder es schneit, was auch immer. Auf jeden Fall ist morgen ein neuer Tag. Das Amen spare ich mir, das ist für andere Dinge und vor allen Dingen Orte gedacht, das gehört in dieses Studio, jetzt an diese Stelle, nicht unbedingt, aber gleich, nichtsdestoweniger ist viel. Wo waren wir stehen geblieben? Too Tangled, Stay Restless, das Album. Niederländer Blauzun. Lights we keep it shallow.

Der britische Pianist, Keyboarder Jason Rebello. Thank you. Wir sind hier bei 1Live4. An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen und vielleicht noch ein paar wenige Bemerkungen loswerden zu den Titeln, die wir jetzt in den letzten Minuten gehört haben. Fange ich gerade hier beim Verklungenen an. Der stammt von dem Amerikaner Scott Hansen, der im Verbund mit zwei weiteren Musikern nicht zum ersten Mal sich Tycho nennt und als solcher jetzt sein neues Album, zum Ende der Sendung hin immer so ein bisschen Frosch im Hals, sein neues Album Awake veröffentlicht. Über und hinter den Grooves tun sich unheimlich schöne melodische Ornamente auf, wie wir das gehört haben. Mit den üblichen Wenns und Abers kann man das, was auf diesem Album zu hören ist, vielleicht ansatzweise mit den frühen Werken von Michael Rother nach seiner Neuphase damals in den 70er Jahren. Ich denke an Alben wie Sterntaler oder Flammende Herzen. So irgendwie, das sind so Alben zumindest, die ich so lose assoziiere, wenn ich diese wunderbare Musik von Tycho höre. Davor den Namen hatte ich gesagt, das war der britische Pianist Jason Rebello, der auf eine sehr umfangreiche Karriere zurückblicken kann. Ich bin eher zufällig an sein Album aus dem Spätherbst 2013 geraten, vor wenigen Tagen, und fand insbesondere diese Nummer mit dem wunderbar virtuos gespielten und hüpfenden Synthesizer-Solo so großartig. Das Album von Jason Rebello, der eine Zeit lang auch mal zur Band des ehemaligen Police-Kopfes Sting zählte. Das Album heißt Anything But Look. Was habe ich noch gespielt? Den amerikanischen Wortschmied Diggs Duke, der auf seinem aktuellen Album extrem kleine Miniaturen produziert und sich auch stimmlich oft nur ganz kurz zu Wort meldet, der unheimlich schöne Jazz-inspirierte Arrangements innerhalb dieser kleinen Pieces hat. Und davor habe ich gespielt den Iren Graham S. mit einem deutlich Footwork-orientierten, inspirierten Titel aus seiner soeben erschienenen EP Nothing. Ich möchte, ich schaue mal auf die Uhr, ich muss mich sputen, ich möchte die Sendung beschließen mit einer amerikanischen Dame, die im Alter von knapp 30 Jahren 1970 ihr erstes und bis heute einziges Album veröffentlicht hat, das an mir vorbeigegangen ist, von dem es aber heißt, ich habe versucht, mich einzulesen ein wenig, es sei großartig aufgenommen worden damals, von der Plattenfirma aber aus Kostengründen in fürchterlicher Qualität gepresst worden. Es ist dann in den Nullerjahren, ist sie wiederentdeckt worden von Leuten wie Animal Collective, Devendra Benhart, was nicht wundert, angesichts ihrer kosmischen Folkmusik, die sie jetzt auf einem neuen Album noch einmal inszeniert, und das ist so wunderbar. Linda Perhex, 72 Jahre alt, The Soul of All Natural Things ist die Nummer, mit der ich mich aus dem ebenso auch betitelten Album verabschieden möchte. Ich bedanke mich bei dir und euch für eure Aufmerksamkeit, was immer ihr in den tollen Tagen jetzt noch treiben werdet. Treibt es, bleibt gesund, friedlich, passt auf euch auf und habt eine schöne, unterhaltsame Woche. Mein Name ist Klaus Vier. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wieder hören könnten. Vorhang auf für Linda Perhex. Ciao. That play. Still.